Das einzige Problem beim Nichtstun ist, dass es manchmal langweilig sein kann. Langeweile aber ist für jedes Lebewesen schlimm. Noch schlimmer jedoch als für Menschen ist es für eine Holzpuppe. Und so ein langweiliger Tag war es wieder einmal für Pinocchio. Junge, ist das langweilig, weil man weit und breit niemanden findet, mit dem man spielen kann. Mist, hier muss doch irgendwo eine Menschenseele sein. Jack, Willy, hey, lass uns spielen. Aber Jack und Willy waren nirgends zu sehen. Und so kam Pinocchio auf die Idee, Geppetto einen Streich zu spielen, der gerade dabei war, eine wunderschöne Figur, eine Madonna, zu schnitzen. Hilfe! Papa, komm schnell! Es ist ganz schrecklich! Furchtbar! Pinocchio, warum streichst du denn so? Papa, im Wald wollte mich ein schreckliches Ungeheuer fangen! Du musst mir helfen! Ein schreckliches Ungeheuer? Meine Güte! Ich habe schon immer furchtbare Angst vor Ungeheuern gehabt. Oh, heilige Maria, schütze uns vor dem Bösen. Lass das Ungeheuer wieder im Wald verschwinden. Pinocchio, sei Mucksmäuschen still. Vielleicht hört es uns dann nicht. Wie weit ist es weg vom Haus? Es ist direkt am Waldrand gestanden, Papa. Am Waldrand, sagst du? Hm? Moment mal. Ich habe gerade gesehen, wie es aus dem Wald kommt. Ich lebe hier schon seit mehr als 60 Jahren und kenne die Gegend wie meine Hosentasche. Mir ist noch kein Monster untergekommen. Du wolltest mich an der Nase herumführen. Habe ich recht, Pinocchio? Ich habe dich dran gekriegt. Hast du denn nichts Besseres zu tun, als deinen alten Vater zu Tode zu erschrecken? Such dir jemand anderen zum Spielen. Bitte spiel doch mit mir ein klitzekleines bisschen, Papa. Vielleicht später, Pinocchio. Ich habe noch so viel zu tun. Guten Tag, Geppetto. Hallo, mein Kleiner. Einen wunderschönen Tag, Herr Bürgermeister. Oh, Geppetto, was haben Sie denn da für ein Prachtstück? Gestatten Sie, diese wunderschöne Madonna würde sich ausgezeichnet in einem Bücherregal zu Hause machen. Tut mir leid, Herr Bürgermeister, aber dieses Stück ist nicht verkäuflich. Jetzt nicht und auch in Zukunft nicht. Ich bin gerne bereit, sehr viel dafür zu bezahlen. Es geht nicht ums Geld, Herr Bürgermeister. Diese Figur bedeutet mir sehr viel. Kommen Sie schon. Es ist doch nur ein Stück Holz, Geppetto. Verstehe ich nicht. Warum ist dieses Stück Holz so wichtig für Papa? Pinocchio verstand noch nicht, dass das Menschenherz an einigen Dingen hängt. Unbekümmert und noch immer äußerst gelangweilt, schlenderte er die Straße hinunter, bis er schließlich am Haus des Feuerwehrhauptmanns vorbeikam, der hinterm offenen Fenster lauthals singend ein Bad nahm. Es ist gar nicht so einfach, etwas zu finden, was man allein spielen kann. Wer singt denn da so schön? Warum badet der Feuerwehrhauptmann mitten am Tag? Was passiert wohl, wenn jetzt ein Feuer ausbricht und Menschen seine Hilfe brauchen? Was macht ihr dann wohl? Ich bin gespannt, was er macht, wenn es jetzt einen Feueralarm gibt. Wieder hatte Pinocchio eine dumme Idee, die er auch sofort auszuführen begann. Und zu diesem Zweck rannte er zum Dorfplatz hinunter. Alles ist so friedlich. Gleich geht's los. Feuer! Feuer! Soll denn das Feuer sein? Dort hinten. Oh, meine Güte, das verstehe ich nicht. Warum hat noch niemand Alarm gegeben? Feuer! Das verstehe ich auch nicht. Ja, dann mach mal weiter. Feuer! Feuer! Alarm! Es brennt! Alarm! Alarm! Was soll denn das Gebrüll? Haben Sie es denn nicht gehört? Am Stadtrand ist ein riesiges Feuer ausgebrochen. Das Haus des Bürgermeisters ist doch! Feuer! Feuer! Feuer? Ich habe kein Feuer gesehen. Zu dieser Zeit saß der Feuerwehrhauptmann noch immer in seiner Badewanne und ahnte nichts von dem, was auf ihn zukam. Hab ich die Frauen geküsst? Mit bitte die Störung zur Entschuldigung, aber Sie werden gebraucht. Wenn ich in der Badewanne sitze, nehme ich das Leben nicht so ernst. Ein Ratschlag von mir, den sollten Sie sich merken. Jawohl. Stehen Sie bequem und atmen Sie ruhig durch. Also, wo brennt's denn? Das Haus des Bürgermeisters steht in Flammen. Sie Pfeife, Sie Traumtänzer, warum haben Sie mir das nicht gleich gesagt? Das Haus des Bürgermeisters nicht zu löschen ist ein Skandal! Das ist mir durchaus klar, Chef, aber ich weiß, wie ernst Sie das Baden nehmen. Bad hin, bad her, das brennende Haus des Bürgermeisters war natürlich wichtiger. Und so rückte die Feuerwehr auch sofort aus und setzte schließlich das Bürgermeisterhaus völlig unter Wasser. Pitschnass stand dann der Bürgermeister draußen und erklärte: Wie ihr euch überzeugen könnt, steht mein Haus noch. Ich habe mir nicht mal meine Zigarre angezündet. Irgendjemand hat sich verantwortungslos einen bitterbösen Scherz mit mir erlaubt. Ich verlange Aufklärung darüber, wer dieses Chaos in unserer Stadt angerichtet hat. Und wer schuld daran ist, dass ich mich erkältet habe. Welcher Feigling hat diesen falschen Alarm ausgelöst? Er möge den Mut haben, hervorzutreten und die gerechte Strafe zu empfangen. Das darf nicht ungestraft bleiben. Hey, da ist er. Er ist es gewesen. Oh. Hey, Junge, so einfach kommst du nicht davon. Sie müssen mich mit irgendjemandem verwechseln. Einen Jungen, der Feuer ruft, verwechselt man nicht so leicht. Schnappen wir uns diesen miesen Feigling. Hier werden wir die Löffel langziehen. Er war's bestimmt. Ich erkenne ihn genau an seiner Nase wieder. Den werden wir zeigen. Bitte tun Sie ihm nichts, Herr Bürgermeister. Er hat's bestimmt nicht bös gemeint. Tut mir leid, ich bin nicht gewillt, dieses öffentliche Ärgernis ungestraft hinzunehmen. Gibt es denn gar nichts, womit ich Ihren Zorn etwas abschwächen könnte? Was könnte das sein? Ich habe gar nichts Wertvolles. Da wäre schon was für mich. Der Junge hat uns viel Ärger gemacht. Sehen Sie, jeder hat dadurch irgendeinen Verlust erlitten. Ich werde ihn bestrafen, ich verspreche es. Geben Sie mir, was ich möchte, Geppetto, und die Sache ist vergessen. Oh. Geppetto musste dem Bürgermeister die neu geschnitzte Madonna überlassen. Aber auch Pinocchio war nicht ungeschoren davongekommen. Die Leute hatten ihn derartig verprügelt, dass er völlig auseinandergegangen war. Und so standen Jack und Willi, Fuchs und Wiesel, schließlich am offenen Fenster von Geppettos Werkstatt und beobachteten, was da nun vor sich ging. Ich verstehe das nicht. Warum waren die alle so scheußlich zu mir? Mensch zu sein ist für keinen von uns eine einfache Sache, mein Junge. Sie haben alle meine Gelenke kaputt gemacht. Wie können Menschen nur so gemein sein? Ich hab's nicht böse ich gemeint. Weiß. Mir war doch Wir nur langweilig. Ich kann's kaum erwarten, bis Arme und Beine wieder dran sind. Ich freue mich schon auf das Spielen, Papa. Vielleicht sollte ich ihn nicht gleich wieder zusammenflicken. Das wird ihm sicher eine Lehre sein. Bitte, Papa, ich will endlich wieder aufstehen. Wo gehst du hin? Du hast gesagt, du machst mir wieder Arme und Beine dran. Pinocchio, ich habe lange darüber nachgedacht. Ich hab's dir versprochen, dich wieder zusammenzuflicken, aber nicht sofort. Du musst begreifen lernen, dass man andere Leute nicht aus Langeweile in große Gefahr bringen darf. Hast du verstanden? Papa, das ist wirklich nicht gerecht. Kannst du dich nicht selbst flicken? Bin ich froh, dass ihr zwei da seid. Du scheinst im Moment nicht gerade in der glücklichsten Position zu sein, mein Freund. Setzt mir bitte Arme und Beine dran. Wir wollen uns keinen Ärger einhandeln. Ich werde keiner Menschenseele was verraten, ich verspreche es euch. Was soll da schon schief gehen? Hast du das letzte Mal auch gesagt und wir haben 3 Tage nichts zu beißen gehabt, erinnerst du dich? Und trotzdem sprangen die beiden in die Werkstatt hinein und setzten Pinocchio wieder zusammen. Als Geppetto dann zurückkam, war Pinocchio gerade dabei, aus dem Fenster zu klettern. Was? Wo willst du hin? Wehe, du springst aus dem Fenster. Komm zurück, Pinocchio! Den habe ich aufgetrickst. Pinocchio. Pinocchio. Hast du mich erschreckt? Schön, dass ich dich mal wiedersehe, liebe Fee. Du scheinst bester Laune zu sein, Pinocchio. Klar, liebe Fee, ich mache ja auch mächtige Fortschritte dabei, ein richtiger Mensch zu werden. Und behandelst du die Leute so, wie du gerne von ihnen behandelt werden möchtest? Natürlich, ich habe eine Menge Freunde und komme mit jedermann bestens aus. Was ist mit meiner Nase passiert? Machst du dem lieben Meister Geppetto auch keine Sorgen und bist immer brav und folgsam? Ja, ich bin ganz brav. Ich folge ihm auch immer. Pinocchio, du siehst aber ganz und gar nicht so aus, als würdest du die Wahrheit sagen. Du musst lernen, dass man unter gar keinen Umständen lügen darf. Lügen haben kurze Beine. Aber ich lüge dich nicht an! Pinocchio, du hast schon so viel gelogen. Mach es doch nicht noch schlimmer, als es ohnehin schon ist. Es tut mir furchtbar leid. Ja, ich hab gelogen. Bitte gib mir meine alte Nase wieder. Was ist mit deinem Betragen gegenüber den anderen Leuten, vor allen Dingen gegenüber Geppetto? Ich will ein ganz lieber Sohn sein und ihn nie wieder belügen. Versprichst du mir von ganzem Herzen, es nie mehr wieder zu tun, Pinocchio? Ja, ich verspreche dir, dass ich mich ganz anständig benehmen werde. Gut, dann werde ich deine Nase wieder in ihre ursprüngliche Größe verwandeln. Endlich habe ich's überstanden. Ich habe Mist gebaut. Tut mir leid. Pinocchio, ich hoffe, du hältst dein Versprechen. Gib dein Bestes, auch wenn es in der Welt manchmal ungerecht zugeht. Eines Tages wirst du ein Mensch sein und einen Beitrag zur Menschlichkeit in der Welt leisten können. Ich werde mein Versprechen einhalten, liebe Fee. Du wirst sehen und vielen Dank für deine Hilfe. Mit den besten Vorsätzen trottete Pinocchio nun zum Dorf hinunter. Dort traf er einige seiner Freunde, die gerade Ball spielten. Ich hab ihn! Fang ihn und wirf weiter! Wohin? Zu Franco! Guter Wurf, Lucy! Das macht Spaß! Hey, Franco, kann ich bei euch mitspielen? Ob ich bei euch mitspielen kann? Nein, wir wollen nicht, dass du mitspielst. Warum denn nicht? Wir spielen nicht mit Lügnern. Hau ab! Ich wette, wenn du mitspielen würdest, würdest du uns nur in Schwierigkeiten bringen. Das können wir nicht gebrauchen. Lasst uns weiterspielen. Ja, spielen wir lieber da drüben. Wartet, ich hab versprochen, mich auch ganz bestimmt zu bessern. Das verstehe ich nicht. Sie hatte recht. Die Welt ist ungerecht. Pinocchio ahnte nicht, dass er nun schon eine ganze Weile beobachtet wurde. Der Dieb Sandro war es, der ihn aufmerksam betrachtet hatte und ihn nun ansprach. Sandro zeigte dem arglosen Pinocchio einige Entfesselungstricks mit einem Seil und unsere Holzpuppe glaubte nun, einen neuen Freund gefunden zu haben. Hast du das Seil auch richtig fest verknotet? Leg dieses Tuch über meine Hände. Da-da-da-ta! Das war toll. Als nächstes zeige ich dir etwas ganz Besonderes. Nimm das Seil und binde meine Hände fest zusammen. Mach ich, Sandro. Ist das fest genug? Ausgezeichnet. Zieh nur fest an und wickel das Seil um mich herum. So machen das die Könner. Da-da-da-ta! Bringst du es mir bei? Du bist wohl auf ein Abenteuer aus. Ah, du bist ein tapferer, braver Junge. Ja, ich bin ein tapferer Junge und immer neugierig auf ein Abenteuer. Das muss dir der Neid lassen. Die Idee mit dem falschen Feueralarm fand ich ganz ausgezeichnet. Hast du dir das alles selber überlegt? Das war doch gar nichts. Aber es freut mich, dass es dir gefallen hat. Sag mal, ich hätte da einen Plan. Ich würde gerne selbst ein Ding drehen. Hast du Lust mitzumachen, mein Junge? Aha, ich mach gerne mit. Pinocchio hatte noch immer nicht begriffen, dass er Sandro bei einem Diebstahl helfen sollte. Völlig arglos ging die Holzpuppe mit dem Dieb in der Nacht ins Dorf hinunter. Komm, jetzt fängt der Spaß erst an. Aber was machen wir beim Haus des Bürgermeisters? Da drin ist etwas, was ich haben will. Du meinst stehlen? Ja, du bist doch so scharf auf ein neues Abenteuer. Du willst doch nicht etwa aussteigen, oder? Abgemacht ist abgemacht. Natürlich nicht. Überhaupt nicht. Pinocchio konnte nicht mehr zurück. Er musste mit Sandro in das Haus des Bürgermeisters schleichen, wo sich der Verbrecher auch gleich am Safe zu schaffen machte. während Pinocchios Blick auf die Holzmadonna seines Vaters fiel, die der Bürgermeister in ein Regal gestellt hatte. Diese Keksdose ist ein Klacks für mich. Oh, sieh mal an, was haben wir denn da? Sieh dir nur das viele Gold an. Damit kannst du dir jeden Wunsch erfüllen. Jetzt kann ich Mutter endlich aus dem Gefängnis holen. Hey, was fummelst du denn an dem Holzstück rum? Das ist zu nichts Nütze. Lass mal sehen. Nein, das bekommst du nicht. Gib her! Halt die Klappe, du wächst doch alle auf. Hör mal, Junge, ich sollte dir doch was beibringen. Also bringe ich dir was bei, ob du nun willst oder nicht. Hast du mich verstanden? Hier, trag das Gold. Hey! Ich hab die Nase voll von dir. Du bist eine Plage. Ja, wenn du meinst, ich kann dir voll nachsehen. Zum Teufel. Ja. Was machst du da? Komm zurück. Ah, man hat mich bestohlen. Du. Diesmal kann dir dein Vater nicht helfen, du kleine Ratte. Während Sandro sofort durch das offene Fenster das Weite suchte, hatte der Bürgermeister Pinocchio festgehalten. Nur ein paar Minuten später war vor dem Haus des Bürgermeisters das halbe Dorf zusammengekommen, um Pinocchio zu bestrafen. Und diesmal meinten es die Leute ernst. Sie hatten brennende Fackeln dabei und wollten die Holzpuppe anzünden. Verzweifelt versuchte Geppetto, dies zu verhindern. Bitte wartet, halt! Das muss ein Missverständnis sein. Er ist nicht so schlecht. Er ist noch ein Kind. Er ist kein Verbrecher. Bitte, Herr Bürgermeister, halten Sie die Leute auf. Tun Sie es einem alten Mann zuliebe. Nein, diesmal nicht. Ich bin nicht zuständig. Für solche Fälle gibt es eindeutige Gesetze. Der Junge ist ein tollwütiger Hund! Es tut mir leid, Geppetto, aber für dieses Verhalten gibt es keine Entschuldigung mehr. Ich habe ihn selbst beim Diebstahl erwischt. Papa, du hast ihm die Figur gegeben? Ich weiß, dass ich früher oft nicht gehorcht habe, aber diesmal ist es die Wahrheit. Du musst es mir glauben, Papa. Wie gern würde ich dir glauben, aber ich kann nicht. Ich wollte beim Bürgermeister bestimmt nicht stehlen. Ich bin einfach mit Sandro mitgegangen. Hast du nicht gewusst, dass er ein Dieb ist? Nein, er hat zu mir gesagt, wir werden was Spannendes erleben. Das war alles. Nachdem du mir schon so viele Streiche gespielt hast, weiß ich nicht mehr, wo die Wahrheit aufhört und die Lüge anfängt. Verstehst du mich? Keiner wird dir mehr glauben und die Folgen musst du selbst ausbaden. Kommt, bringen wir es hinter uns! Los jetzt! Ja! Yeah. Yeah. Los, fällt ihn an, den Kümmerling! Da bleibt nur ein Häufchen Asche übrig! Yeah. Yeah. Er hat doch immer Feuer geschrien, dann soll er es auch haben! Yeah. Yeah. Halt! Hier haben wir den wahren Übeltäter! Ich habe ihn ertappt, dass er gerade versuchte, die Tür zum Wirtshaus aufzubrechen. Was ist mit meinem Geld? Haben Sie es gefunden? Er ist auf der Feuerwache in guten Händen, Herr Bürgermeister. Was soll das heißen? Wir haben den Falschen verdächtigt. Pinocchio ist unschuldig. Bitte entschuldige, dass ich dich verdächtigt habe, mein Sohn. Nachdem nun alles geklärt ist, sehe ich keine Veranlassung mehr, dich länger festzuhalten. Du bist frei, mein Junge, und die Figur bringe ich euch gleich morgen früh. Ich bin frei, Papa. Lass uns nach Hause gehen, Pinocchio. In letzter Minute war noch einmal alles gut gegangen. Geppetto nahm seinen geliebten Pinocchio in die Arme und trug ihn nach Hause. Es sollte ziemlich lange dauern, bis es Pinocchio wieder einmal langweilig werden würde.